Kundgabe 4737. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.09.1949. Gottes Wort, Beweis seiner Gegenwart. Dass ich euch gegenwärtig bin, beweiset euch mein Wort. Denn nimmermehr würdet ihr meine Stimme vernehmen im Herzen, so ich selbst nicht in eurem Herzen zugegen wäre. Und diese Gewissheit sollte euch so glücklich machen, dass ihr darüber jeden irdischen Kummer vergessen und stets heiter und fröhlich sein müsstet. Denn meine Gegenwart ist ein Zeichen meiner Liebe, und meine Liebe zu besitzen, sollte doch wahrlich keine Trauer und keinen Missmut in euch aufkommen lassen. Was ist irdischer Besitz und irdisches Glück gegenüber meiner Liebe? Meine Liebe kann euch alles geben, sowohl irdisches Glück als auch himmlische Seligkeit. Meine Liebe kann euch auch das Erdenleben leicht und schön gestalten. Und so ihr also den Beweis meiner Liebe habt, durch die Zuleitung meines Wortes, sollte es nichts mehr geben, was euch Sorge machen und Leid bereiten kann. Denn immer brauchet ihr nur in euer Herz schauen. Immer brauchet ihr nur euch, mich als gegenwärtig euch vorzustellen. Und ihr werdet vertraut mit mir reden können und in demütiger Kindesliebe mir eure Nöte vortragen. Und nimmermehr werdet ihr vergeblich mich um Hilfe bitten. Nimmermehr werdet ihr leer ausgehen, weil ich stets bedenke, die meine Kinder sind, die mich anhören, so ich zu ihnen spreche. Darum gedenket stets meiner Gegenwart, so ihr in Not seid. Wisset, dass ihr mit mir in der vertrautesten Weise reden könnet und dass ich euch desto eher erhöre, je kindlicher und zuversichtlicher ihr zu mir kommet. Denn dann bezeuget ihr mir eure Liebe und euren Glauben. Und dann kann ich euch jede Bitte erfüllen. Denn ich lasse meine Kinder nicht vergeblich bitten. Ich gebe ihnen alles, so sie nur glauben. Amen.